أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Als allererstes möchte ich unseren neuen Gast Sefer besuchen. Herzlich willkommen, Sefer. Inshallah sehen wir dich regelmäßig. Das, was ich jetzt gesagt habe auf Arabisch, das nennt man Khutbah al-Haja. Das ist die Khutbah, die unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gesagt hat, wenn er einen Vortrag gehalten hat, wenn er eine Hochzeit gemacht hat, wenn er Freitags Jumma gemacht hat, hat er immer diese Einleitung gemacht. Und die ungefähre Bedeutung von diesen Worten ist: Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Wir danken ihm und erstreben seine Hilfe. Nach dessen Vergebung bitten wir und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Den Allah recht leitet, den kann keiner irre leiten. Und den Allah irre leitet, kann keiner recht leiten. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Gott gibt, welches es wert ist, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs. Der beste Weg und die beste Leitung ist der Weg und die Leitung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlechteste Sache ist die im Nachhinein erfunden wurde. Das, was im Nachhinein erfunden wurde und in die Religion eingeführt wurde, ist eine Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irregehen. Und jedes Irregehen führt wiederum ins Höllenfeuer. Das Thema heute ist ein Thema, was ich eigentlich schon längst ansprechen wollte, aber durch die Situation hat es einfach nicht erlaubt. Ich war dazu fast schon gezwungen, auf andere Sachen einzugehen, damit die Leute mit diesen Sachen besser sich auseinandersetzen können und ein richtiges Verständnis darüber haben. Das Thema, was wir heute haben, ist: Tretet in den Islam ein in völliger Ergebung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O ihr, die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans, er ist euch ja ein deutlicher Feind. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala hier sagt, tretet allesamt in den Islam ein, dann gibt es dafür zwei Bedeutungen. Einmal, dass diejenigen, die im Islam sind, sich den Islam in völliger Ergebenheit ergeben sollen, ohne Ausnahmen. Und auf der anderen Seite ist die Erklärung dafür, dass die Leute in den Islam erstmal eintreten sollen. Ibn Kathir kommentierte diesen Ayah wie folgt: Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt seinen Dienern, die an ihn und seinen Gesandten glauben, sich an alle Lehren und Gesetze des Islams festzuhalten und alle Befehle zu erfüllen und von alle Verbote Abstand zu nehmen. Dann führt Ibn Kathir, das ist ein Gelehrter, der den Koran erklärt hat, Aussagen von Ibn Abbas und Mujahid, das sind Sahabas, Gefährten des Propheten Muhammad, mit der Bedeutung auf Tafsir al-Quran al-Azim von Ibn Kathir. Al-Alusi kommentierte den gleichen Ayah wie folgt: Tretet in den Islam ein als Ganzes und lasset keine Handlung, seien es innerliche oder äußerliche, in völligen Einklang mit dem Islam sein, ohne etwas beiseite zu lassen. Die Bedeutung ist: O Muslime, die ihr an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, tretet in alle Zweige des Iman ein und übertretet keine Lehren des Islam. Zu finden in Ruh ul-Ma'ani von Al-Alusi. Was ist jetzt damit gemeint? Wenn wir jetzt sagen, wenn wir erstmal uns das Wort angucken, Islam heißt Ergebung. Muslim heißt, der sich ergibt, im Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir uns das anschauen, heutzutage ist es so, dass schon die meisten Muslime schon gar nicht die erste Bedingung von den Islam noch nicht mal richtig verstanden haben. Ganz zu schweigen von dem ganzen Islam, die das richtige Verständnis haben. Die erste Sache, die ein Muslim normalerweise wissen muss, ist, was die Bedeutung und die Bedingungen von La ilaha illallah sind und Muhammad al-Rasulullah. Und das zweite ist, wie wir alle wissen, das Gebet und das Fasten und die Zakah und der Hajj. Aber nicht nur das ist Islam. Nicht nur der nicht nur, wir Muslime sind dazu angehalten, zu bestimmten Zeiten bestimmte Taten zu machen oder an bestimmten Orten bestimmte Taten zu machen, sondern wir sind dazu angehalten von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Situation, vom Aufstehen bis zum Bett gehen, das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt und uns von das fernhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und was seinen Zorn erregt. Und ich gebe euch jetzt mal einige Beispiele von den Sahabas, wie die damit umgegangen sind, damit ihr ein richtiges Verständnis davon habt, was für eine Art die Sahabas die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angenommen haben und wie sie es umgesetzt haben. Ibn Mas'ud sagte, dass jedes Mal, wenn ein Ayah mit Ya ayyuhallazina amanu anfängt, dann sollte man seine Ohren spitzen, weil Allah dann mit etwas befiehlt, was sehr wichtig ist. Und das bei jedem Ayah so. Der Ayah, schauen wir uns an, warum dieser Ayah überhaupt herabgesandt wurde. Der Ayah wurde hinabgesandt aufgrund von Juden, die sowohl an den Islam interessiert waren, als auch Juden, die den Islam schon angenommen hatten. Und sie wollten weiterhin den Samstag als einen Feiertag nehmen. Und dann wurde diese Ayah hinabgesandt, dass sie sich in völliger Ergebenheit in den Islam eintreten sollen. Eine andere Bedeutung von dem Ayah ist, dass alle Menschen in den Islam sowieso eintreten sollen. Wie haben die Sahabas diese Ayah umgesetzt? Urwa ibn Amr al-Sakawi, er repräsentierte die Kuffar. Und als er zu einem Ort kam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam geredet hat und er gesehen hat, wie die Sahaba, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihre Augen und ihre Ohren auf den Propheten hatten durch ihre Aufmerksamkeit, so sagte er, dass er niemals zuvor so etwas gesehen hat. Dass eine Person so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde und so viel Respekt und so viel Erniedrigung, dass die Leute sich gegenüber so erniedrigt haben, wie bei diesem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war ein Kuffar, er war ein Kafir. Als er wieder zurückkam zu seinem Stamm, hat er den anderen Leuten davon berichtet. Und er sagte, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wudu gemacht hatte, dann fiel kein Tropfen auf den Boden, ohne dass die Sahaba sich darum bekämpft haben, also bekämpft in dem Sinne, komm, jetzt lass mich mal dran, dass sie sich bekämpft haben, das Wasser, was von den Armen herunterfiel, genommen haben und sich damit eingerieben haben, um Tabarruk zu machen, um Baraka zu kriegen. Und das ist bei keinem mehr heutzutage erlaubt, nur damals von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wer das heutzutage macht, der macht ein Tor auf zum Schirk. Baraka von einem Menschen zu bekommen, durch Streichen oder ähnliches, ist nur bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam damals erlaubt gewesen und ist jetzt nicht mehr erlaubt. Sei es durch einen Gelehrten oder ein Auliya oder irgendeinen anderen Sheikh oder Sufi-Sheikh, denn dies ist eine Tür zum Schirk. Die Sahabas haben darum gekämpft, wer dieses Wasser, was herunterlief, zu bekommen, um es an sich zu reiben. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gespuckt hat, hat es nicht den Boden berührt, ohne dass einer von den Sahabas es vorher aufgefangen hat und sich damit eingerieben hat, um Tabarruk damit zu machen, um Baraka davon zu bekommen. Heute sollte es keiner mehr machen, von irgendeiner Person. Nicht wie wir von manchen gehört haben, dass ein Sufi-Sheikh in ein Teeglas gespuckt hat und der Mürid sich darüber gefreut hat, dass ein Sufi-Sheikh in sein Glas gespuckt hat. Mit so einer Person stimmt etwas nicht, weil es nur von den Propheten erlaubt ist und von keinem anderen. Und wenn der Prophet Hijama ist meistens vom Hinterkopf, dass man das Blut auslaufen lässt. Ja, Adalas, genau. Das kann man aber auch woanders machen. Wenn er Hijama gemacht hat, am Kopf oder sonst wo, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zubair gerufen. Und er hat ihm gesagt, dass er dieses Blut nehmen soll und an einen Ort bringen soll, wo es keiner findet, damit die Leute nicht anfangen, sich mit dem Blut einzuschmieren, um Baraka mitzubekommen. Was hat Abdullah ibn Zubair damit gemacht? Abdullah ibn Zubair nahm also das Blut, ging hinaus in die Wüste, trank das Blut und kam zurück. Der Prophet fragte ihn, was hast du mit dem Blut gemacht? Er sagte, ich habe es dahin gebracht, wo es niemand finden kann. Und der Prophet verstand sofort, was er meinte und lächelte. Und wenn du aber von irgendeinem jetzt das Blut trinkst, dann stimmt mit dir etwas nicht. Hani al-Ansariya, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlief in ihr Haus. Während er schlief, hat er sehr viel geschwitzt. Sie hat den Schweiß genommen und an ein kleines Fläschchen hereingemacht. Freitags hat sie damit ihre Kinder eingerieben. Und ihre Kinder rochen von dem Schweiß von Rasulullah s.a.w. besser als das beste Misk zu dieser Zeit. Das ist Ihana. Das ist, dass man sich erniedrigt gegenüber einer Person. Und das ist nur erlaubt gegenüber dem Propheten Muhammad s.a.w., sonst keine andere Person. Und Rasulullah s.a.w. hat ein Gefäß in sein Haus dafür benutzt, um darin zu urinieren, damit er nicht jedes Mal das Haus verlassen musste. Safiya ibn Abdul Muttalib hat es gefunden und getrunken. Die Baraka von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und ich bin mir sicher, wenn wir die Möglichkeit hätten, in der edlen Anwesenheit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sein, hätten wir genau das Gleiche getan. So haben die Sahaba den Propheten in höchster Weise geachtet. Was denkt ihr nun darüber, was passiert, wenn diese gleiche Person, wovor diese Sahaba sich so erniedrigt haben, was sie tun, wenn diese Person ihnen etwas sagt, was sie machen sollen? Die Sahabas waren am Beten und während sie beteten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Sahaba gerufen. Doch er kam nicht. Als er das Gebet beendet hatte, fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn, warum er nicht sofort gekommen ist, als er ihn gerufen hat. Er sagte, dass er gebetet hat und Allah sein Recht geben wollte, indem er sein Gebet zu Ende verrichtet. Anmerkung, das ist ein Sunna-Gebet gewesen, kein Fard-Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, hast du nicht die Worte Allahs gehört? O ihr, die ihr glaubt, beantwortet den Ruf von Allah und seinen Gesandten, wenn sie dich zu etwas rufen, was dir Leben gibt. Der Punkt hier ist, dass wir uneingeschränkt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen müssen. Ohne zu fragen, warum, wieso, weshalb. Abdullah ibn Rawaha, er kam zu Salatul Jum'ah. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Minbar war und zu den Leuten sprach, hörte Abdullah ibn Rawaha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ijlis, setz dich. Er sagte es nicht zu Abdullah ibn Rawaha, sondern zu jemand anderen. Und er war noch nicht mal in der Masjid. Er war draußen vor der Masjid. Und als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hatte, Ijlis, setzte er sich sofort hin, draußen im Sand. Während der gesamten Khutba, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das später hörte, fragte er ihn, warum hast du das gemacht? Weil ich gehört habe, dass du gesagt hast, Ijlis, setz dich hin. Er sagte ihn, ich meinte aber nicht dich. Er sagte, ich wusste es nicht. Daraufhin machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Dua für ihn, dass er ihn an Wissen und Erfolg zunimmt. Heutzutage, wenn wir eine Moschee von den Moscheen finden, die von Ahlus Sunna und Salafiyin geführt werden, und der Imam von der Minbar zu einer Person sagt, dass er sich nicht hinsetzen soll, bevor er 2 Rekka zur Begrüßung der Alte Masjid gebetet hat, dann wird der Imam angeguckt, als wäre er verrückt. Natürlich kann man es heute nicht mehr machen, ansonsten der Imam heutzutage, wenn der auf dem Minbar steht und jedem sagen würde, ja Achi, steh auf und bete 2 Rekka, du hast nicht gebetet, bevor du dich hingesetzt hast. Dann wird er die ganze gesamte Khutba nur damit bringen, ja Achi, steh auf, bete 2 Rekka, ja Achi, steh auf, bete 2 Rekka. Weil heutzutage das Verhalten von Salatul Juma wurde in, nicht in totaler, aber in großer Art und Weise richtig vernachlässigt. Und als Suleik Ar-Ratafan in die Moschee kam am Juma und er sich hinsaß, da hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, hast du 2 Rekka gebetet, Suleik? Er sagte, nein. Da sagte er, stehe auf und bete 2 Rekka und halte sie kurz. Ist das heute gang und gäbe, dass das der Imam von der Minbar sagt, außerhalb von den Moscheen von Ahlus Sunna? Ich kann euch nur von einer Begebenheit, die mir selber passiert ist, erzählen. Ich kam in die Moschee herein und habe, während der Imam die Khutba gemacht hat, und hier war es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der die Khutba gemacht hat, und während der Khutba hat er das zu diesem Suleik gesagt, dass er aufstehen soll und 2 Rekka beten soll. Ich habe diesen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, setz dich nicht hin, bevor du 2 Rekka betest. Ich bin reingekommen, es war etwas später, der Imam war schon am Khutba machen, ich habe meine 2 Rekka gebetet. Der Imam hat seine Khutba unterbrochen. Aber nicht um mich an irgendetwas zu erinnern, sondern um die Leute daran zu erinnern, dass das, was ich da gerade mache, falsch ist, dass ich mich hinsetzen sollte und der Khutba zuhören sollte. Und dass das, was ich mache, falsch ist. als ich ihn zur Rede gezogen habe, nach dem Jumma, und wirklich mit Hikma und mit Basira, also mit guter Art und Weise, mit Dalil, mit etwas in der Hand, mit Beweise, und ihm gesagt, hast du das wirklich gesagt, dass ich das, was ich mache, falsch ist? Er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, gib mir deinen Beweis, ich gebe dir meinen Beweis für das, was du gesagt hast, für das, was ich gesagt habe. Dann bringe ich ihn ein Buch. Hadith Sahih Bab al-Jumma, Kapitel al-Jumma. Und da drin dieser Hadith. Und da sagt er, ja, aber diese Khutba kann sein, das was anderes Khutba, vielleicht nicht Jumma Khutba. Bab al-Jumma. Und dann zieht er, und ich sage, was ist dein Beweis? Und er zieht irgendein Buch aus dem Bücherregal, auf Türkisch, ohne Hadith, ohne Ayah, noch nicht mal von Alim von damals, von Sahaba oder Tabin, Atbar Tabin. Irgendwann 1900 noch was, irgendeiner Unbekannter, kennt keine Sau. Und sagt, ja hier, das ist bei uns im Messer, ist das so. Ich sage, aber wo ist der Dalil? Ja, das ist nun mal so. Das ist heutzutage der Standard. Wenn man es heute macht, also dass man sagt, steh auf und bete zwei Decker, dann ist derjenige zu stolz, dieses anzunehmen, weil er befürchtet, das Ansehen unter den Leuten zu verlieren. Die Sahabas waren nicht so. Sie haben sich nicht darum gekümmert, was die Leute von einem halten. Sie haben sich nur darum gekümmert, die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten durchzuführen, damit sie ein hohes Ansehen haben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und nun kommt eine Geschichte von einem Mann namens Julaibib. Die Sahaba haben gesagt, er war ein Mann, der sehr dunkel war. Außerdem war er sehr klein und hatte Deformierungen im Gesicht, sodass er nicht von schönster, ich will ohne, weil er war ein Sahaba, man darf nicht schlecht über Sahaba sagen, also er war nicht so attraktiv, kann man sagen, ja. Und ich habe in eine andere Riwaya gehört, das weiß ich nicht, Julaibib, sagt ihr das was, Achi, Julaibib? Sagt ihr nichts? Ich habe gehört, in einer anderen Riwaya habe ich gehört, dass er auch noch einen Buckel hatte dazu. Und da war eine Familie, eine angesehene Familie, die von jedem es abgelehnt haben, dass sie ihre Tochter ihn zu Heirat geben. Weil sie darauf gehofft haben, dass der Prophet Muhammad s.a.w. um die Hand der Tochter anhält. Der Prophet s.a.w. hat Julaibib getroffen und hat gesagt, ja Julaibib, bist du verheiratet? Er sagt, nein. Warum heiratest du nicht? Er sagt, wer soll mich nehmen? Ich bin arm, ich bin hässlich und ich habe keinen Stamm, wo ich sagen kann, darauf berufe ich mich. Er hatte gesagt, warte, ich werde das in die Hand nehmen. Der Prophet ging also s.a.w. genau zu dieser Familie und fragte, ob die Tochter verheiratet ist zu dem Vater. Und er sagte, nein. Und er sagte, ich habe jemanden für deine Tochter. Und der Vater hat sich schon gefreut, weil er gedacht hat, er meint sich selber, dass er seine Tochter heiraten möchte. Er sagte, wen hast du für unsere Tochter? Er sagte, ich habe für deine Tochter Julaibib. Er sagte, ich muss erst mit ihrer Mutter darüber sprechen. Er sagte, okay, sprech mit deiner Mutter. Und das ist auch ein Dalil, weil jedes Mal, wenn die Sahaba etwas in Anwesenheit von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht haben und er nicht gesagt hat, mach das nicht, dann ist es eine Bestätigung, dass das richtig ist. Und das ist ein Dalil dafür, dass wir unsere Frauen mit in Entscheidungen mit einbeziehen sollen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte nicht, was fragst du deine Frau? Bist du deus? Bist du schwach? Bist du daif? Der Mann steht über die Frau. Kennst du nicht den Eier? Das hat er nicht zu ihr gesagt. Bist du zu ihm. Leid? Leideckig. Was? Bist du leideckig? Genau, das sagen die Türken. Okay, das hat er nicht gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sondern er hat gesagt, geh zu deiner Frau und frag sie, zieh sie mit in diesen Entscheidungen mit hinein. Julaibib hatte kein Geld und kam von keinem angesehenen Stamm und war nicht der attraktivste vom Aussehen. Als der Vater mit der Mutter gesprochen hat, sagte sie zu ihm, jeden anderen, aber nicht Julaibib. Die Tochter hörte diese Diskussion zwischen dem Vater und der Mutter und dann kam sie raus und sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat euch darum gefragt, dass ich mit Julaibib heirate und ihr lehnt es ab. Wisst ihr nicht, dass ein Nutzen darin steckt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für uns fragt, für euch und für mich? Ich möchte Julaibib heiraten. Sie heirateten und Julaibib wurde von den reichsten Leuten in Medina. Nach einer Schlacht fragte der Prophet die Sahaba, ob noch welche auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben sind. Er schickte sie und sie kamen zurück und sagten, es ist keiner mehr da. Er sagt, geht nochmal. Sie kamen wieder zurück und sie sagten wieder, es ist keiner zurückgeblieben. Wir finden keinen, den du meinst. Und er schickte sie zum dritten Mal. Und sie kamen wieder zurück und er sagte, ich vermisse Julaibib. Wo ist Julaibib? Also guckten sie nach Julaibib. Sie fanden Julaibib und um ihn herum waren 7 Leute, die er getötet hat mit seinem Schwert, bevor sie ihn töteten. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er kniete sich, nahm ihn in den Arm und sagte, dieser Mann ist, Julaibib tötete 7 Leute von ihnen, bevor sie ihn töteten. Dieser Mann ist von mir und ich bin von ihm. Warum hat er das gesagt? Warum hat er gesagt, dass Julaibib von ihm ist und er von ihm? Für jeden von euch, der mir folgt, wird es genauso gehen. Es wird nicht immer 1:1 sein. Es wird immer so sein, dass die Mehrheit gegen dich ist. Und so war es immer bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Julaibib wurde zum Schahid. Und ein Schahid kann, wie viele Mitglieder von der Familie? 70 Mitglieder von der Familie ins Paradies nehmen. Was für ein Erfolg und Nutzen diese Familie jetzt davon hat, dass sie ihnen die Tochter gegeben haben. Und außerdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und es ziemt sich nicht für einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache entschieden haben, dass sie in ihrer Angelegenheit eine Wahl haben sollten. Und wer Allah und seinem Gesandten nicht gehorcht, der geht wahrlich irre und ist in offenkundigem Irrtum. Wenn wir jetzt hören, zum Beispiel, wir sind jetzt hier unter Brüdern und es gibt andere Sachen, die bei Schwestern sehr wichtig sind. Wenn wir das jetzt uns anhören, wie die Sahaba ihn erstens mal behandelt haben und zweitens, wie sie, wenn er etwas gesagt haben, wie sie es umgesetzt haben, dann müssen wir uns einfach, wenn wir Schwierigkeiten damit haben, die Befehle und die Anordnungen von Allah bzw. von seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchzusetzen, dann müssen wir uns einfach mal vor Gesicht führen, was wäre, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt gerade vor mir wäre und würde sagen, stutz dein Schnurrbart und lass dein Bart wachsen. Hast du wirklich den Mut zu sagen, ja, aber Rasulullah, mein Kafir Arbeitgeber, ich weiß nicht, wie der damit klarkommt. Oder meine Mutter, obwohl sie Muslime ist, sie ist dagegen und ich weiß nicht, ob ich das trotzdem machen soll. Ich meine, würde man das dann wirklich machen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendeiner machen würde. Oder wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor dir stehen würde und würde sagen, ja, Achi, heb deine Sachen über dein Knöchel, denn alles, was unter dem Knöchel ist, ist im Höllenfeuer. Und jetzt kommen einige, ja, aber wenn es nicht aus Hochmut ist, dann ist es nicht so schlimm, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer es aus Hochmut macht, den wird Allah sallallahu alaihi wasallam nicht angucken. Also teilweise ist es dann so, dass man sagt, ja, Gebet und Siyam, Fasten und Zakat und Hajj und andere Sachen, da ist man so energisch. Aber wenn es dann zu Sachen kommt, die genau so einen Befehl darstellen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagt man auf einmal, ja, muss ich mal gucken, ob ich das so jetzt machen kann oder nicht. Vielleicht ist es ja auch nicht Pflicht. So haben die Sahaba nicht gehandelt. Die haben es gehört, die haben Tasma wa Tati, die haben gehört und gehorcht. Und auch, was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel das Verhalten, unser Achlag, unser Adab. Gegenüber zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in der Runde sind. Ich habe bis jetzt, solange Hikma auf ist, habe ich es noch nicht erlebt, dass Brüder sich hier untereinander respektlos behandelt haben. Vielleicht gab es da mal eine Diskussion, aber nicht, dass man gesagt hat, boah, der Bruder war voll respektlos zu mir. Habe ich noch nicht gehört, dass sowas ist. Und wer hat am meisten Anspruch, dass wir gut zu dem Nächsten sind? Also wir sind alle nicht mit, okay, einige sind miteinander verwandt, aber zum größten Teil sind die Leute hier nicht miteinander verwandt. Und trotzdem sind wir gut zueinander. Trotzdem hören wir zu. Trotzdem gehen wir aufeinander zu. Trotzdem sagen wir, Bruder, komm mal her, ich muss dir was sagen. Und gehen nicht hart miteinander um. Aber wenn es um unsere eigenen Familienmitglieder geht, wenn es um unsere Mutter, unser Vater, unser Bruder, unsere Schwester, unsere Frau, unsere anderen Verwandten geht, dann sind wir auf einmal hart und gehen mit denen um, als ob wir nicht wissen, wie Akhlaq geschrieben wird. Und das ist nicht Teil von Islam. Das ist auch Teil von Islam. Oder dass wir zum Beispiel die Familienmitglieder, sei es Mutter, sei es Vater, sei es Schwester oder Frau, die Rechte, zuallererst müssen wir die Rechte gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala erfüllen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Befehl hat, macht, und wir diesen Befehl nicht umsetzen, dann ist das respektlos gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist so, als ob wir sagen wollten, es interessiert mich nicht. Und wenn wir es sagen, dann ist das sowieso Kufr Akbar. Aber genauso, wie Allah subhanahu wa ta'ala über uns Hak hat, Recht hat, hat auch der Bruder über mich Recht, hat auch die Schwester über mich Recht, hat auch die Mutter über mich Recht, der Vater über mich Recht, der Nachbar über mich Recht, der Arbeitgeber über mich Recht. Wie kann ich auf der einen Seite mit einem Bruder die ganze Zeit, ja Achi, Habibi, Kif Haluk und so weiter, und dann gehe ich nach Hause und dann behandle ich meine Mutter oder meine Schwester oder meine Frau unter aller Sau, als ob sie noch nicht mal meine Schwester im Islam wäre. Das war jetzt erstmal von mir. Und der Bruder Mehmet, der hat uns an was sehr Nützliches erinnert. Und zwar zu jedem Vortrag, wenn wir fertig sind, dann möchten wir euch an eine Sunna erinnern, die sehr leicht umzusetzen ist. Ich möchte gerne, weil einer schon in meinem Vortrag war, noch einen zusätzlichen machen. Der erste, an den ich euch erinnern möchte und an den ich euch ans Herz legen möchte, dass ihr versucht, das immer umzusetzen, ist, dass sobald ihr in die Moschee hereinkommt, dass ihr 2 Rekka Tahiyatul Masjid betet. Weil das ist aus Respekt für die Moschee. 2 Rekka. Und damit zusammenhängt, ist mein zwei, also das ist das klar, ne? Ist klar, ne? Also wenn man in die Moschee kommt, dann betet man als Begrüßung 2 Rekka aus Respekt für die Moschee. Aber man betet Allah spontan an. Ja. Das hier ist keine Moschee, nein. Genau, nur wo 5-mal am Tag gebetet wird. Und damit verbunden, man soll nicht vor einem Betenden vorbeigehen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn derjenige, der vor einem Betenden vorbeigeht, wüsste, was er für eine Sünde begeht, es wäre besser für ihn, wenn er 40 warten würde. Und jetzt ist die Diskussion, was 40? 40 Tage, Wochen, Monate, Jahre. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Als dass er vor ihm vorbeigeht. Es ist empfohlen, dass der Betende einen Gegenstand zur Abschirmung benutzt, genannt Sutra. Und der Abstand vom Sujud und Sutra ist so, also sollte so groß sein, dass ein Schaf noch vorbeipasst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch betet, dann soll er in Richtung von der Qibla eine Abschirmung, ein Sutra beten und nahe bei ihr sein. Das finden wir in Abu Dawud. Also wenn davon jetzt irgendetwas nicht verstanden wurde, oder wo man noch... Die Sutra sollte eine Elle lang sein. Ja, eine Elle, ne? Also hier so eine Flasche oder so. Das Wichtige ist nicht die Breite, sondern die Höhe. Und der Abstand von der Sutra. Das kann eine Wand sein. Das kann auch ein Mensch sein. Das kann eine Säule sein. Ist das auch eine Sutra, wenn du das so stellst, dass das Loch unten bei dir ist? Ja, ist... Ist. Welches Loch? Ja, hier. Ach so. Ja. Oder ein Stuhl. Oder Tisch. Oder so. Tisch, ja. Ja. Müssen wir noch sagen? Wie ich weiß, Ibn Usaymin Rahimullah hat gesagt, höchste Sutra ist Kamel. Also von Höhe. Und kleinste ist, wenn man nichts findet, aber Linie. Ja. Aber, ja. Wenn man nichts findet. Bei Albani, er sagt ja bei Albani, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, aber diese. Aber zum Beispiel, du hast nichts, ne, dann machst du. Wenn du nichts hast, ja. Wenn du nicht, also das muss man aber auch erklären, wenn du in der Wüste bist. Ja, ne? Hier, wenn wir hier in der Meschit sind. Ja, klar. Also da kann man immer irgendwie eine Säule, Mensch. Dann. Ja, die sagen, nein, die sagen, ach, ohne Witz, die sagen, die Teppichlinie ist meine Sutra. Nein. Das stimmt nicht. Nicht so. Ja, willst du noch was sagen, Achi? Ja, ich habe dazu kann man viel sagen, Achi. Der Vortrag war sehr gut. Als erstes war das für mich sehr, habe ich davon profitiert. Als erstes Erinnerung für mich, Jazakallah Khairan. Und wenn ich das sage, Achi, dann sage ich das nur, um als erstes mich zu erinnern. Ja, genau. Bevor ich die Brüder hier ermahne, weil sonst wäre ich ein Heuchler. Ja. Weil es gibt sehr viele Dinge, die ich selber mich ermahnen kann. Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe gestern Suratul Waqia gehört und wir wissen, es wird am Tag des Gerichts halt diese drei Gruppen geben. Und wir müssen uns fragen, zu wem man dazugehören will. Ob man zu denen dazugehören will, die Allah subhanahu wa ta'ala nahe sind. Und wo Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, das sind wenige von dieser heutigen Zeit. Und viele von damals. Und dafür muss man dann auch halt viel machen. Und auf vieles verzichten. Was man vielleicht von klein auf hier im Blut schon drin hat. Vielleicht, ja, vielleicht durch Fernsehserien, Filme, Spiele, alles Mögliche, was man vielleicht nicht lassen kann. Und diese Sachen sollte man von sich lassen. Und auch mit Achlag, was der Bruder gesagt hat. Manchmal redet man mit Familienmitgliedern, wirklich wie der Bruder gesagt hat, total scharf und hart, weil man einfach sagt, die haben eh keine Ahnung, das sind voll Idioten, die kapieren mich gar nicht und so. Ich bin doch im Recht, die sind doch gerade deswegen, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch im Koran, spricht mit denen, die kein Wissen haben, barmherzig und sagt ihnen Salam, weil die sind Jahil. Er sagt sowieso, die sind Jahil. Ja. Lass die. Und was ich auch wichtig finde, wenn wir ein Hadith lesen und wir wissen, das ist im Bukhari oder Muslim und wir wissen, das ist die, das zweitauthentischste Buch nach dem Koran auf diesem Planeten, dann ist das genauso, als ob der Prophet zu uns redet. Ja. Und das ist keine Märchengeschichte. Das gilt als erstes für mich, dass man ein Hadith liest nach dem anderen und nach dem anderen und nach dem anderen und nichts davon umsetzt. Ahmed ibn Hanbal rahimullah hat kein Hadith auswendig gelernt und er hat 1 Million Hadith auswendig gelernt, ohne dass er ihn umgesetzt hat. Und das ist der Unterschied zwischen den Salaf und zwischen uns. Oder zwischen mir. Auch mit der Dawa, wie man mit manchen Familienmitgliedern Dawa macht, von meiner Seite aus. Jeder muss sich selber fragen, jeder wird, ich auch, und jeder von uns wird den Tod kosten. Und man muss sich fragen, will man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und dieses Risiko eingehen, wo man sagt, ja, ich komme davon nicht weg und YouTube und da sind manchmal witzige Sachen und hast du nicht gesehen. Man muss sich fragen, will ich wegen diesen Sachen für, auf die Ewigkeit verzichten, im Sinne von, dass ich vielleicht ein Risiko eingehe, ja, dann werde ich halt bestraft und solche Sachen. Mehr. Nur wenn man Hack hat, wenn man den Beweis auf seiner Seite hat, dann sollte man nicht damit umgehen wie mit einem Baseballschläger. Dass man sagt, das ist doch wieso, ich bin doch in Recht und damit kann ich umgehen, wie ich will. Man sollte mit diesem Hack auch vernünftig umgehen, weil man, was will man erreichen? Man will doch erreichen, dass die Leute und zuallererst wir selber, ich selber und meine Familienmitglieder, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, ja, ihr Ladina, aminu qu anfusukum wa ahlikum naran. O ihr glaubt, rette dich und deine Familienmitglieder vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das heißt, in erster Linie muss ich erstmal gucken, dass ich selber dieses Wissen mir aneigne und danach handle. Und zum Zweiten, dass ich meine Familienmitglieder dazu einlade. Aber wie? Weil ich möchte ja, dass sie diese Dawa annehmen. Ja, also zum Beispiel bei mir, ich rede mit meinen Eltern, ich gebe den CDs, ich habe den Briefe geschrieben. Aber die Rechtleitung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann sein, dass sie durch irgendetwas anderes die Rechtleitung bekommen. Also wenn wir gleich, inshallah, zu Salatu Maghrib in die Moschee gehen, so bitte ich jeden von euch, wenn ihr die 2 Rekka nach Salatu Maghrib betet, dann bitte ich euch, als euer Bruder im Islam, wenn ihr in Sujud seid, dann bitte macht Dua, dass meine Eltern zum Islam übertreten. Weil das die höchste Fitne für mich, die höchste Prüfung für mich, ist, dass meine Eltern mich verlassen, ohne dass sie den Islam angenommen haben. Das ist die höchste Prüfung, weil derjenige, der Eltern hat und der seine Eltern verliert, das ist schon keine Strafe, aber ist schon sehr schwierig. Aber wenn du weißt, dass dein Vater und deine Mutter für immer und ewig im Höllenfeuer brennen wird, damit ist sehr schwer umzugehen. Und deswegen bitte ich euch, gleich in Salatu Maghrib, in 2 Rekka, wenn ihr Sunna betet, dass ihr in Sujud für meine Eltern bitte ein Dua macht, dass sie rechtgeleitet werden. Dann sollen die Brüder, auch Dua machen, dass von denen die Eltern, die vielleicht geboren als Muslime sind, aber gar nichts damit zu tun haben, dass sie standhaft im Islam sind. Ja. Weil das ist auch kein Unterschied, wenn... Ach, es gibt Aussagen von manchen, Eltern, bei mir auch eine Familie, wo ganz klar raus aus dem Islam. Also 100%. Ich bin kein Tekfiri, aber 1000000%. Die Gefahr ist da. Ach hier, das ist keine Gefahr, der ist die Grenze schon überschritten. Rote Ampel ist schon 10-mal durchgefahren. Ja, möchte noch einer was sagen dazu? Das ist schon wichtig, gegenseitig Dua zu machen. Ja. Das ist eine wichtige Sache. Das darf man nicht klein schätzen. Nee. Also für Brüder, für... Das praktizieren wir auch nicht, Achid. Ja. Dass das man sagt, Bruder nicht. Und... Genau. Wir sagen immer, mach Dua, aber so. Ja. Mach Dua, Achid. Ja. Wir sollten das ernst nehmen. Ja. Ich schon. Das ist gut. Du hast dir gerade vorgelesen, dass wenn man Schiit ist, dass man dann 70 Familienmitglieder mit in Jannah nehmen kann. Ja. Schafar. Schafar. Fürsprache einhalten kann. Aber die dürfen kein Schafar. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt für wen? Und ist das auch bei Dings, wenn man Hafiz ist? Ja, für 40. Für 40, ne? Und Quran al-Karim macht für dich Schafar. Kommt als Gestalt und macht für dich. Ja, deswegen kommst du mittwochs hier hin, ne? Mittwochs hier hinkommen mit Mustafa Esbert, ne? Mustafa? Furkan, ne? Einladung, ne? Ja, Einladung für dich. Und Surah Baqara und Ali Imran auch einzeln auch Schäfer machen für dich. Hm? Ja, klar. Ist der gegen dich oder